Modul 1. Anfragen. Informationen einholen. Berufliche Situationen. Aufgabe 1 und 2. Versandabteilung Schmitz, guten Tag. Guten Morgen, Herr Schmitz, Pablo González hier. Ich bin seit ein paar Wochen der neue Assistent hier in der Abteilung. Wir haben uns schon gesehen. Ach ja, Herr González, schön. Was kann ich für Sie tun? Ich bin ja neu hier. Ich richte gerade meinen Schreibtisch langsam ein. Und da habe ich bemerkt, dass da doch noch einige Sachen fehlen. Sowas wie Sofa, Fernseher, Minibar. Nein. Ich meine für die Arbeit. Mir fehlen ein paar Aktenordner. Dann klassisch Hüllen und ein Notizblock. So ein großer Jahreskalender für die Bahn. Mit Kalenderwochennummerierung wäre gut. Ach ja. Und ich habe auch kein Telefonverzeichnis der Firma. Deswegen rufe ich ja bei Ihnen an. Ich habe keine andere Nummer, außer vom Chef. Nee, lassen Sie mit sowas mal den Chef in Ruhe. Also, ein Telefonverzeichnis können Sie von mir bekommen. Ich habe noch eins übrig, das kann ich Ihnen mitbringen, wenn wir uns in der Pause sehen. Das Büromaterial, das bekommen Sie bei Frau Meier im Sekretariat, oben bei der Geschäftsleitung. Aber passen Sie auf, wenn Sie mit ihr sprechen, sie will immer ganz genau wissen, ob Sie das wirklich brauchen und wofür und warum so viel. Aber sie ist sonst wirklich sehr nett. Bestellen Sie ihr doch bitte schöne Grüße von mir. Ja, das mache ich. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Dann bis... Halt! Bevor Sie auflegen, wenn Sie schon Material bestellen, dann gehen Sie doch bitte mal bei Ihnen nebenan in den Kopierraum. Ich meine, das Kopierpapier wird dort knapp. Sie könnten dann direkt für die Abteilung bei Frau Meier 5 Pakete bestellen. Das sind 2500 Blatt. Das reicht dann wieder 3 Monate. Ach ja, und schauen Sie mal, ob da noch eine volle Reservepatrone Toner für den Kopierer im Schrank liegt. Wenn nicht, auch die bitte mitbestellen. Frau Meier kennt den Typ der Patrone. Es ist immer ärgerlich, wenn man kopieren will und dann ist das Ding leer. Gut, das bestelle ich auch. Dann nochmal danke. Sie sind sehr freundlich zu mir. Wir sehen uns in der Pause. Und es wäre schön, wenn Sie an das Telefonverzeichnis für mich denken würden. Bis gleich, Herr Schmitz. Bis gleich, Herr González.